Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Eine Minute Schweigen im Unterricht, diese Geste der Solidarität für die Opfer des Ungarnaufstandes, hatte 1956 dramatische Konsequenzen für eine Schulklasse im brandenburgischen Storkow. Lars Kraumes neuer Film Das schweigende Klassenzimmer erzählt genau diese Geschichte nach. Für Kollege Hartwig Tegler Anlass für die 5 spannendsten und unterschiedlichsten Klassenzimmerfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Also gut. Was soll ich, da passiert was wirklich Merkwürdiges an der Schule. Nicht die Scheiße schon wieder durchkauen. Warte mal, aber ich finde das gerade interessant. Lust auf einen Film? Platz 5. Der Club der toten Dichter von Peter Weir. Erste Stunde im traditionsbewussten jungen Internat. Und schon verspricht der neue Englischlehrer, Robin Williams, eine freie Welt für freie Geister. Und jetzt werden Sie wieder lernen, selbstständig zu denken. Sie werden wieder lernen, Wörter und Sprache zu genießen. Ganz gleich, was man ihnen erzählt. Worte und Gedanken können die Welt verändern. Das Klassenzimmer als Hort der Bildung und als Widerstandsnest gegen starre Lebensentwürfe, die die Schüler ins elterliche Funktionskorsett zwängen wollen. Wenn am Ende, der neue Lehrer ist gefeuert, die Schüler auf ihre Tische steigen, um dem Geschassten die Ehre zu erweisen und das legendäre »Oh Captain, mein Captain« rufen, dann ist das arg rührselig und pathetisch bis ins Mark. Oh, Captain, mein Captain. Berührender Kinoschulkitsch mit eingeflochtener Hoffnung aufs Gute im Schlechten. Casey denkt, sie sind ein Alien. Platz 4. The Faculty von Robert Rodriguez. Eigentlich denkt er das von allen Lehrern. Hier hat die Schule keine utopischen Nischen, sondern ist Ort des Horrors. Und die Lehrer sind als Agenten der Gesellschaft Monster. Aliens. Besonders die Lehrer. Ich weiß, was du meinst. Es kommt mir so vor, als ob hier alle zu Kokon-Menschen mutiert sind. Was für Menschen? Die Körperfresser kommen. Ein kleiner Ort wird von Aliens eingenommen. Im Science-Fiction-Alien-Genre-Albtraum verbirgt Robert Rodriguez ein böses Bild über unser Bildungssystem. Die Coverversion des Pink Floyd-Anti-Schulklassikers Another Brick in the Wall wabert im besten Sinne durch diesen düsteren Schulort. Platz 3. Die Welle. Von Dennis Gansel. Was ist denn die Grundvoraussetzung für ein autokratisches System? Fragt der Lehrer die Schüler seiner Klasse. Eine Ideologie. Ja, was noch? Kontrolle. Überwachung. Unzufriedenheit. Heute nennen wir es das Gefühl des Abgehängtseins. Dann braucht es noch eine zentrale Leitfigur. Also wer könnte das hier bei uns sein? Als Lehrer du natürlich. Ich? Das soziale Experiment in der Klasse beginnt, es weitet sich aus, raus aus der Klasse. Eine faschistische Bewegung entsteht, autoritär, brutal gegen Abweichler oder Andersdenkende. Und der Schoß zeigt uns die Welle und katapultiert uns damit beim Wiedersehen gnadenlos ins Jetzt. Der Schoß, aus dem es kroch, war nie unfruchtbar. Hässlicher schwarzer Müll, der in die Tonne gehört. Zu nichts zu gebrauchen. So sieht Precious sich selbst. Manchmal wäre ich gern tot. Platz 2. Precious. Das Leben ist kostbar. Von Lee Daniels. Precious, 16 Jahre alt, extrem übergewichtig, wieder schwanger, wieder missbraucht von ihrem Vater, ist jetzt in einem alternativen Lernprojekt. Und dort, in einer multiethnischen Klasse, trifft Precious nun auf Miss Rain. Und was kannst du gut? Nichts. Jeder Mensch ist gut in irgendwas. Gib nicht so schnell auf. Eine Lehrerin, die eine Beziehung aufbaut zu denen, die keine Chance haben, ihnen Impulse gibt, in jedem Fall in der Schule eine Chance zu sehen, mitten in der brutalen sozialen Realität der Zurückgelassenen. Und ganz unsentimental ist diese Miss Rain quasi in ihrem Entwurf von Schule und Lernen Weggefährtin von Monsieur Lazare. Platz 1. Monsieur Lazare von Philippe Falardeau. Ein Lehrer, der kein Lehrer ist, der seine Familie durch islamischen Terror verloren hat. Es wurden alle getötet. Meine Frau Nureddin, Anissa, sie sind verbrannt. Der sich jetzt im Exil in Kanada in die Rolle des Ersatzlehrers geschummelt hat und die Kinder einer Grundschule begleitet. In ihrer Traumatisierung, in ihrer Trauer. Denn deren Lehrerin hat sich erhängt in ihrem Klassenraum. Aber in dieser schönen Schule hat Martine Lachance sich aufgehängt. Das hat sie mit einem blauen Schal gemacht an dem großen Rohr. Da Monsieur Lazare kein Lehrer ist, hat er auch keine pädagogischen Konzepte parat, sondern Essentielles. Mitgefühl nämlich gegenüber seinen kleinen verzweifelten Schützlingen. Ein Film ohne Happy End, nur gebaut aus präzisen menschlichen Beobachtungen einer sozialen und psychoemotionalen Realität und ausgestattet mit einer wahrhaft utopischen Beschreibung eines Klassenzimmers, die dieser Monsieur Lazare hier gibt. Das Klassenzimmer ist ein Ort, der Freundschaft, der Arbeit, des höflichen Umgangs ein Ort, an dem Leben ist.